Elektra von Sophokles, übersetzt von J.J. C. Donner. Personen: Klytämnestra, Agamemnons Witwe, Aigisthos, König von Argos und Mykene, Elektra, Tochter Agamemnons und der Klytämnestra, Chrysothemis, Schwester der Elektra, Orestes, ihr Bruder, Pylades, der Pfleger des Orestes, Chor mykenischer Jungfrauen. Die Szene ist ein freier Platz vor dem Königspalast der Atriden in Mykene. In früher Morgendämmerung treten der Pfleger des Orestes, Orestes selbst und sein Freund Pylades auf. Orestes, Pylades, der Pfleger des Orestes, der Pfleger, o Sohn des Feldherrn, der in Troas einst gebot, des Agamemnon, endlich ist es dir vergönnt, zu schauen mit Augen, was zu schauen dich stets verlangt. Dein graues Argos, deiner Sehnsucht Land, ist hier, der Wutgeschlagnen in Achid uralter Hain. Das dort, Orestes, ist der Markt des Lykios, des wolferlegenden Gottes, und zur Linken hier der Hera stolzer Tempel, wo wir hingelangt, schaust du Mykenes Feste, reich an goldenem Schatz, und hier der Pelops Enkel, unheilschwangeres Haus, wo nach des Vaters grausem Tod ich ehedem von deiner Schwester dich empfing und weiter trug und rettet und zu solcher Jugendblüte dich aufzog, der einst zu rächen deines Vaters mocht. Nun denn, Orestes, und o du, mein Pylades, der Freunde Liebster, was zu tun, beratet schnell, denn schon erweckt der Sonne strahlenvoller Glanz der Vögel Morgenstimmen uns zu hellem Schall. Die schwarze Nacht der Sterne schwand ins Dunkel hin. Drum, ehe ein Mann aus dieses Hauses forte tritt, beredet euch zusammen, denn wir stehen da, wo's nimmer gilt zu säumen, wo's der Tat bedarf. Orestes, o bester Diener, liebster Mann, wie legst du mir der treue Zeichen gegen uns so deutlich dar? Denn wie das Ross aus edler Art, obschon betagt, zu keiner Schrecknis und Gefahr den Mut verliert, nein, stolz das Ohr aufrichtet, also du, der uns zum Kampfe treibt und selbst der Ersten einer folgt. Drum will ich offenbaren, was ich ausgedacht. Doch du vergönne meinem Wort ein scharfes Ohr, und traf ich nicht das Rechte, gib mir andern Rat. Nachdem ich angekommen war beim pythischen Orakel, dort zu fragen, wie des Vaters Tod ich rächen mög an jenen, die ihn mordeten, gebot mir Phöbos also, wie du gleich vernimmst, den Streich gerechter Rache mit geheimer List allein zu führen, nicht bewehrt mit Schild und Heer. Nun, da mir solcher Gottesspruch verkündet ward, tritt du, sobald die Stunde dich gelegen führt, zu diesem Haus ein, auszuspähen, was hier geschieht, auf dass du klar uns meldest, was du wohl erforscht. Unkenntlich schuf dich Alter und die lange Zeit, und vor Verdacht bewahrt dich dieser Blumenschmuck. Doch also sprich zu jenen, dass ein Fremdling du, ein Phoker seiest, abgesandt von Phanoteus, denn dieser Mann ist ihres Hauses bester Freund. Mit Eid beteuernd melde dann, Orestes sei dahingeschieden durch ein unerbittlich Los, bei Kämpfen Pythos aus dem rasch hinrollenden Rennwagen stürzend. Also sei der Rede Sinn. Wir aber kränzen, wie der Gott befahl, zuerst mit Spenden und des Hauptes abgeschnittner Zier des Vaters Hügel, kehren dann hieher zurück, den erzgeformten Aschenkrug in meinem Arm, den ich im Busch verborgen, wie dir wohl bekannt, auf das in Worten täuschend wir den Argen hier die frohe Botschaft bringen, wie mein Körper schon verbrannt zur Asche, schon in Staub zerfallen sei. Was kann mich's härmen, wenn ich tot dem Worte nach in Taten lebe, strahlend in des Ruhmes Glanz? Kein Wort ja dünkt mir übel, wenn es Nutzen bringt. Auch weise Männer hört ich durch ein falsch Gerücht schon oft als tot verkünden. Wenn sie dann zurück nach Hause kehrten, waren sie noch mehr geehrt. So hoff ich auch nach dieser Botschaft lebend noch gleich einem Stern zu leuchten vor den Feinden dort. O Vater Erd und meiner Heimat Götter ihr, empfanget segenbringend mich auf diesem Pfad und meiner Ahnen schwelle du. Dich komm ich ja zu rächen, dich zu sühnen, durch den Gott erweckt. Stoßt nicht, bedeckt mit Schande, mich aus diesem Land. Nein, lasst des Vaters Macht und Haus mich neu erbauen. Nun sag dich alles, du bereite dich sofort zu gehen und deines Amtes treu zu wahren, Greis. Zu Pylades? Wir ziehen hinaus, die mächtige Stunde fordert uns, die ordnend über jede Tat der Menschen wacht. Elektra im Hause. O weh, weh mir! Der Pfleger. Horch! Innerhalb des Hauses wähnt ich jammernde Wehklagen einer Dienerin zu hören, Kind. Orestes. War's nicht Elektra? Meinst du nicht, wir sollten noch verweilen hier und lauschen ihrem Klageruf? Der Pfleger. Mitnichten. Nichts geschehe, bis wir Loxias Gebot erfüllten und zuerst dem Vater dort sein Totenopfer brachten. Denn das sichert uns den Sieg, verleiht uns hohe Kraft zur schweren Tat. Sie gehen ab. Elektra tritt aus dem Palaste. Elektra, allein. O heiliges Licht und erdumströmende Luft, o wie oft habt ihr mein gramvoll Klaglied, wie oft es gehört, da verzweifelnd ich die blutende Brust mit den Händen zerschlug, wenn finstere Nacht von der Erde verschwand. Und den nächtlichen Gram dann, ach, ihn kennt mein düstres Gemach in dem Unglückshaus, sieht weinen mich oft um des Vaters Geschick, dem nicht in des Fremdlinges fernem Gebiet, Gott Ares, erschloss sein blutiges Haus, nein, dem sein Weib und der Buhle mit ihr, Ägisthos, sowie Holzhauer den Baum mit mordendem Beil hier spalten das Haupt und klagen erhebt kein anderes Weib als ich, mein Vater, um dich, der so schmachvoll und kläglich dahin starb. Nein, niemals hemm ich die Stimme des Grams und den finsteren Harm, solang ich schaue der Sterne weit strahlenden Glanz und den Tag hier, das, wie Philomel, um des Kindes Verlust ich den Ruf an der Tür des Gemordeten hier nicht jammernd erhöb und von allen gehört. Ach, Aides Haus, Persephones Haus, du Hermes drunten, o Fluch Göttin und Erinnen ihr, ein göttlich Geschlecht, die heimlichen Ehbruch strafen und schauen, wen tückischer Mord unschuldig verdarb, kommt helfend heran, o rächet den Mord an dem Vater verübt und zum Beistand führt mir den Bruder zurück, denn nimmer zu tragen vermag ich allein das Gewicht in der Schale des Unglücks. Der Chor von der Stadtseite kommend ordnet sich vor dem Palaste. Elektra, der Chor, erste Strophe, der Chor. Ha, Kind, Kind des entsetzlichen Weibs, was, Elektra, strömest du stets nie gesättigte Klagen aus um ihn, den schon lange die Mutter, die Frevlerin, trüglich verstrickt in dem Netze der Täuschungen, mit schnöder Hand erschlagen? Sterbe, wer die Tat vollbracht, wenn mir ein solches Wort ziemt. Elektra, Töchter der edelsten Väter, mich in dem Leide zu trösten erschienet ihr, deutlich erkenn ich, versteh ich und fühl ich es, aber ich lasse nicht ab zu bejammern ihn, meinen gemordeten Vater, den Armen, o, die ihr jegliche Liebe mit freundlichem Sinn mir erwidertet, o, lasst mich also trauern, ach, ach, ich flehe euch, erste Gegenstrophe, der Chor. Doch ihn, den der Hades empfing, ruft vom allaufnehmenden Schlund nie dein Jammern empor noch dein Gebet. Nein, aus erträglichem Leid in unendliche Trauer versenkt dich die stete Bekümmernis, wo keine Rettung aus der Not, kein Trost sich beut. Warum nachhängen solchem Harme? Elektra, Törichter, wer die geschiedenen Eltern vergisst, die so kläglich gemordeten, aber im Innersten lieb ich die Klagende, ewig den Itys bejammernde, bang umflatternde Botin des Frühlings. Ha! Schmerzreichste der Mütter, du bist mir Göttin, o Niobe, die stets im Felsengrabmal noch Tränen ausströmt. Zweite Strophe, der Chor. Nicht dir, o Tochter, allein ward auf Erden Leid verhängt, um dass du mehr klagst als jene drinnen, die dir verwandt sind durch Blut und Ursprung, wie Chrysothemis hier, wie hier lebt, Iphianassa, und trauernd in stiller Jugend doch glücklich, wann einst ihn das stolze Land Argos feiernd empfängt und mit Huld der Olympier zurück in diese Gauen führt, Orestes. Elektra, ich harre sein, ich arme, nicht ermattend, und wandle hin, ohne Kind und Gatten, ewigen Tränen mich baden, dem ewigen Jammer zum Raub, doch alles vergaß er mir, unsere Lieb und die Kunden von uns. Stets täuschend erscholl mir das Wort der Verkündigung, denn Sehnsucht treibt ihn stets, doch sehnsuchtvoll erscheint er niemals. Zweite Gegenstrophe, der Chor. Nur mutig, o Kind, nur mutig, noch lebt im Himmel Zeus, der Große, der alles sieht und ordnet. Dem Gott befiel deines Grolles Schmerzen, nicht der Gehassten vergessend und nicht zu sehr sie befeindend. Allwaltend herrscht der Zeitgott, und weder auf Krisas Stierweiden säumt ewig, nimmer zu kehren, der Sohn Agamemnons, noch Hades, der am Acheron gebietet. Elektra, doch mir zerrann schon lange sonder Hoffnung mein Leben hülflos, nicht länger trag ich's, eine verlassene Weise verzehr ich mich, nicht von dem liebenden Gatten verteidiget, nein, wie die Fremde verhöhnt und erniedriget, frön ich im Vaterpalast als Schaffnerin, in solch armselgem Kleid muß darbend stehn an leeren Tischen. Dritte Strophe, der Chor. Weruf scholl, als er zurückkam, Weruf scholl, als auf gastlichem Pfühl scharf zielend auf ihn einstürmte der Schlag, von dem ehernen Beile geschwungen. Arglist sann's aus, Lust übte den Mord, und sie zeugten vereint grauenvolle Gestalt, grauenvoll an das Licht, ob ein Gott, ob ein Mensch solche Tat verübt hat. Elektra, o verhaßtester Tag, der jemals mir von feindlichen Tagen erschienen, weh, Nacht voll Grauen und des grässlichen Mahls unnennbares Leid, wo er den Tod der Schmach, mein Vater, gesehen von den Händen der zwei, die Schnöde, mein Leben auch mir verratnen, mordeten. O send Olympos, großer Gott, der Rache Fluch auf sie herab, nimmer begrenze das Glück und die Freude sie, die solchen Frevel übten. Dritte Gegenstrophe, der Chor. Halt ein, nicht weiter, sieht nicht dein Herz, das also nur von den Höhen des Glücks in entehrende Schmach dein heftiger Sinn dich hinabstürzt, denn größeres Leid noch schufest du dir, weil rastlos dein mißmutiger Geist sich Fäden gebar mit dem mächtigen Kind, darfst du so nicht hadern. Elektra, mein Unheil zwang, mein Unheil mich, das weiß ich, ich kenne den Unmut, doch wird in dem Unheil niemals auch mein Klaglied ruhen, während ich leb im Licht. Wer böte mir denn, ihr Geliebten, ein Wort zum Frommen auch, weisen Rat, wer, begabt mit klugem Sinn, schont mein, o Trösterinnen, schont, des Grames Bande lös ich nie, nimmer beschwichtiget sich die Bekümmernis und nie versiegt die Zehre. Schlussgesang, der Chor. Ich red aus freundlichem Anteil, wie die treu vorsorgende Mutter, zeug Unheil, nicht aus Unheil. Elektra, hat denn der Jammer ein Maß, der Unendliche, und zu vergessen der Toten, geziemt es mir? Wer artet in diese Gesinnung aus? Nie werde mir Ruhm von solchen zum Lohn, nie will ich, erblüht mir irgendein Glück, es in Ruhe genießen, wofern ich zur Schmach den Geschiedenen je kalt hemme den Flug jammernden Klagerufs. Wenn der geliebte Tod unten im Erdenschoß ruht, ein vergessenes Nichts und die Rache nicht sie, Mord fordernd um Mord ereilt, ist alle Scham hin, hin alle Götterfurcht der Menschen. Der Chor, ich bin gekommen, Tochter, um dein Wohl zugleich und meins bekümmert. Sprech ich denn das Rechte nicht, so möge dein Wort gelten, denn dir folgen wir. Elektra, erröten muß ich, Frauen, schein ich euch zu sehr, von meines Jammers Übermaß bewältiget. Doch weil Gewalttat also mich zu handeln zwingt, vergebt mir, denn wie möchte wohl ein edles Weib des Hauses Unglück sehen und nicht also tun? Und dieses muß ich jeden Tag und jede Nacht in neuer Fülle mehr erblühen als welken sehn. Mir wird von meiner Mutter, ihr, die mich gebar, gelohnt mit bitterm Hasse nur. Im eignen Haus wohn ich mit ihnen, die den Vater mordeten, zusammen, ihnen untertan, und sie allein bestimmen, ob ich sterben, ob empfangen soll. Und welche Tage, glaubet ihr, verleb ich wohl, wenn ich Ägisthos sitzen seh auf jenem Thron, dem Thron des Vaters, sehe mit Gewanden ihn, die dieser trug, bekleidet, und am Hausaltar trank Opferspenden, wo er ihn ermordete. Und wenn ich dann der Frevel höchsten sehen muß, im Lager meines Vaters ihn, den Mörder selbst, mit meiner Unglücksmutter, darf ich Mutter noch die Freche nennen, die mit ihm das Lager teilt, die sonder Scham dem fluchbeladenen Manne sich verbannt, von keiner Rache Göttin Zorn geschreckt, nein, wie zum Hohne dessen, was sie frevelte, bei jenes Tages Wiederkehr, an welchem einst sie meinen Vater tückevoll gemordet hat, fest Reigentänze feiert und den rettenden Gottheiten Lämmer jeden Mond als Opfer weiht. Ich, Kind des Unglücks, muß ich das im Hause sehn? Vergehe, weine, schluchze laut zu diesem Mal des Jammers, dass sie meines Vaters Mal benennt, allein für mich. Denn auch zu weinen ist mir nicht so viel vergönnt, als meines Herzens Drang genügt. Denn diese, nach dem Namen hochgesinnte Frau, ruft höhnend dann mir diese bösen Worte zu. Gottloses Scheusal, ist der Vater dir allein gestorben? Trauert außer dir kein Mensch um ihn? Stirb hin in Elend, und von diesem Jammer soll dich auch der Todesgöttermacht niemals befreien. So ruft sie trotzend, aber hört sie dann einmal, Orestes komme, rennt sie flugs auf mich daher und schreit und wütet, dir allein, dir dank ich das. Es war ja dein Werk, hast du doch aus meinem Arm entwandt Oresten und geheim ihn fortgeschafft. Doch wisse, büßen sollst du mir verdienten Lohn. So bellt sie tobend, und an ihrer Seite reizt ihr hochgerühmter Buhle sie noch mehr dazu, der überall feigherzig, allverderbliche, der seine Schlachten im Verein mit Frauen schlägt. Ich, ewig harrend, dass Orestes mein Geschick zu wenden komme, schwinde hin in meinem Gram. Denn ewig zaudernd hat er meine Hoffnungen, die nahen wie die fernen, mir in nichts verkehrt. In solcher Not, ihr Lieben, wer mag Mäßigung, wer fromme Tugend üben? Traun, im Übel drängt es uns gewaltsam, auch zu tun, was übel ist. Der Chor. Auf, sage, weilt Ägisthos hier, indes du so mir redest, oder ging er aus dem Hause fort? Elektra. Ja, freilich, wär er nahe traun, ich würde nicht hier außen umgehen. Nein, er ging aufs Feld hinaus. Der Chor. so darf auch ich beherzter, darf mich freier wohl mit dir ergehn in Reden, wenn es also steht. Elektra, jetzt ist er ferne, frage denn, was dir beliebt. Der Chor, nun wohl, ich frage, was du mir vom Bruder sagst, ob er zurückkehrt oder säumt, das wüsst ich gern. Elektra, er sagt es, aber was er sagt, vollbringt er nicht. Der Chor, zu säumen liebt ja, wer ein großes Werk beginnt. Elektra, und ich, gerettet hab ich ihn und säumte nicht. Der Chor, sei ruhig, edel denkt er, hilft den Seinen gern. Elektra, ich glaub es, denn ich lebte sonst nicht lange mehr. Der Chor, nun rede mir nicht weiter, denn Chrysothemis tritt aus dem Hause, seh ich, die vom Vater und der Mutter deine Schwester ist, in ihrer Hand die Grabesopfer, wie man sie den Schatten weiht. Chrysothemis, die vorigen, Chrysothemis, geliebte Schwester, was erhebst du wiederum zum Tor des Hofes kommend solchen Klageruf? Und willst du noch nicht lernen, in der langen Zeit machtlosem Unmut nicht umsonst zu huldigen? Wohl fühl ich selbst auch dieses Leid, das uns betraf, bin tief davon ergriffen und, o würde mir die Macht, ich zeigte, wie gesinnt ich ihnen sei. Nun aber zieh ich in der Not die Segel ein, vor Schein mich hütend, wo die Macht zu Schaden fehlt, und wünsche, Schwester, dass du selbst ein Gleiches tust. Zwar immer sei das Rechte nicht, wo mir's gefällt, nein, dort, wo du dich hingewandt, doch wenn ich frei soll leben, muss ich hören auf die Herrscher nur. Elektra, Schmach dir des Mannes Tochter, der dir Leben gab, dass du vergessend seiner nur der Mutter denkst, denn alle Lehren, welche du mir eben gabst, hat sie dir eingegeben, nicht dein eigner Sinn. Wähl eines denn von zweien, ob du töricht sein, ob klug der liebsten Freunde nicht gedenken willst, denn eben sagst du, würde dir die Macht geliehn, du zeigtest ihnen, welcher Hass dein Herz erfüllt. Mir aber, die den Vater rächen will, versagst du deine Hilfe, ja, verwehrst die Rache mir. Verrätst du hier nur Bösen, nicht auch feigen Sinn? Denn lehre du mich oder lerne du von mir, was ich gewönne, stell dich meine Klagen ein. Ich lebe zwar unglücklich, doch ich lebe ja, und ihnen tu ich wehe, dass ich Ehre so dem Toten zolle, wenn es dort noch Freude gibt. Doch du, sie hassend, hassest nur in Worten sie und bist des Vaters Mordern durch die Tat gesellt. Ich würde niemals, ob man auch in Fülle mir die Gaben böte, deren Frucht dich üppig labt, mich ihnen unterwerfen, sei der volle Tisch dir zubereitet, ström um dich das Leben reich. Mir sei es einzig Labe, dass ich keine Qual mir selbst bereite. Deines Glücks begehr ich nicht. Auch du verschmähtest's, wärst du klug. Wohl könntest du das Kind des besten Vaters heißen. Heiße nun das Kind der Mutter. So erscheinst du allen schlecht, den Freunden wie dem toten Vater ungetreu. Der Chor. Lass bei den Göttern keinem Zorne Raum, es ist Gewinn in beider Worten, wenn nur ihre du zu nützen wüsstest und sie selbst die deinigen. Chrysothemis, ich bin an ihre Reden trauen so ziemlich schon gewöhnt, o Frauen, und ich hätte nichts erwähnt, wenn nicht ein großes Übel sie der Sage nach bedrohte, dass ihr langes Jammern enden soll. Elektra, auf, nenne mir das Grause, wenn es schlimmer ist als meine Leiden, widersprech ich förder nicht. Chrysothemis, ich will dir alles sagen, was ich selber weiß. Sie wollen, wenn du deinen Klagen nicht entsagst, dorthin dich senden, wo du nie der Sonne Strahl mehr schauen und lebend im gewölbten Felsengrab fern diesem Lande dein Geschick bejammern sollst. Dies denn bedenkend, klage nicht hernach mich an in deinem Unglück. Werde klug, noch ist es Zeit. Elektra, so hätten sie beschlossen, das mir anzutun. Chrysothemis, gewiß, sobald Aigisthos wieder heimgekehrt. Elektra, er komme deshalb immerhin sogleich zurück. Chrysothemis, unselge, was erflehst du dir mit diesem Wort? Elektra, er möge kommen, wenn er so zu tun gedenkt. Chrysothemis, nach welchem Leid verlangt dich, wo gerätst du hin? Elektra, in fernste Fernen wünsch ich wegzufliehen von euch. Chrysothemis, und dieses Leben, das dir blüht, nichts achtest du's? Elektra, traun, herrlich ist mein Leben, zum Bewundern schön. Chrysothemis, wohl wär es also, kenntest du Besonnenheit. Elektra, mich ehre nicht, den meinen ungetreu zu sein. Chrysothemis, das lehr ich nicht, doch vor den Mächtigen beuge dich. Elektra, so schmiege du dich, meiner Art ist dieses fremd. Chrysothemis, doch ruf ich heil dir, fällst du nicht durch unbedacht. Elektra, den Vater rächend fall ich, wenn ich fallen muß. Chrysothemis, der Vater, weiß ich, er vergibt mir dieses Wohl. Elektra, ein solches Wort zu loben steht nur Feigen an. Chrysothemis, du willst auf mich nicht hören, stimmst nicht ein mit mir? Elektra, nein, wahrlich, nimmer sei ich so von Sinne leer. Chrysothemis, so werd ich gehen, wo ich hingesendet ward. Elektra, wo gehst du hin, wem bringst du dieses Opfer hier? Chrysothemis, des Vaters Grab zu weihen schickt die Mutter mich. Elektra, wie sagst du, solches täte sie dem ärgsten Feind? Chrysothemis, ihm, den sie selbst erschlagen, denn dies meinst du doch. Elektra, durch welches Freundes Rat bestimmt, wer hieß ihr das? Chrysothemis, ein nächtlich Graunbild ängstet sie, so scheint es mir. Elektra, ihr Ahnengötter, nun gewährt uns Hülfe doch. Chrysothemis, hat diese Furcht der Mutter deinen Mut geweckt? Elektra, erzählst du, was ihr träumte, dann erklär ich mich. Chrysothemis, doch was ich anzugeben weiß, ist wenig nur. Elektra, so sage dies, wohl haben wenig Worte ja schon oft erhoben und gestürzt die Sterblichen. Chrysothemis, es geht die Sage, dass sie deinen Vater und den meinen, welcher wiederum ans Licht gekehrt sich zugesellt sah, der ergriff den Herrscherstab, den er geführt einst, aber jetzt Aigisthos führt und pflanzt in unsern Herd ihn ein. Alsbald entspross dem Stab ein üppig blühender Zweig, der über ganz Mykene seinen Schatten weit verbreitete. So hört ich einen melden, der zugegen war, als sie der Sonne diesen Traum verkündete. Doch mehr wie dieses weiß ich nicht, nur dass sie mich hierher gesendet, aufgeschreckt von dieser Angst. Bei unsers Hauses Göttern fleh ich nun dich an, mir folge, Schwester, falle nicht durch Unbedacht. Mich jetzt verschmähend suchst du mich im Leid dereinst. Elektra, von dem, o Traute, was du trägst in deiner Hand, lass nichts das Grab berühren, Unrecht wär es ja, ja, Frevel wär es, brächtest du vom Feindesweib Trankopfer oder Grabeswein dem Vater dar. Nein, gib's den Winden oder tief in öden Staub vergrab es, wo kein Teil davon zur Ruhestatt des Vaters je gelange. Mög es aufbewahrt dort unten bleiben, ihr ein Kleinod, wenn sie stirbt. Ja, wäre sie nicht aller Frauen frechste Traun, dann kränzte sie mit diesen hasserfüllten Wein niemals die Gruft des Mannes, den sie mordete. Erwäge selbst nur, ob der Tote dort im Grab von ihr mit Liebe dies Geschenk aufnehmen kann, die schmählich ihn gemordet und gleich einem Feind graunvoll verstümmelt, die zur Sühn an seinem Haupt ihr Schwert vom Blut gereinigt. Wähnst du gar vielleicht, dass solche Spende sühnen mag die Mörderin? Nicht also, lass dies Opfer sein und schneide dir die letzten Spitzen von des Hauptes Locken ab und mir der Armen. Gib ihm dies, zwar weniges, doch alles, was ich habe, dies kunstlose Haar und meinen Gürtel, nicht geschmückt mit eitlem Prunk, und niederfallend fleh ihn an, vom Grabe her huldreich ein Retter uns zu nahen, vor Feindes Macht, bis dann Orestes lebend und in Siegeskraft auf seiner Feinde Nacken tritt mit stolzem Fuß, damit wir ihm mit vollen Händen künftig einst das Grab bekränzen, als wir jetzt ihm gaben Wein. Ich glaube, ja, ich glaub es, ihm lag selbst daran zu senden, ihr dies grauenvolle Traumgesicht. Gleichwohl, o Schwester, hilf mit solchem Dienst dir selbst und mir und ihm, dem Liebsten aller Sterblichen, der, uns gemeinsam Vater, ruht in Hades Haus. Der Chor. Ein frommes Wort wohl, das die Jungfrau sprach, und du folgst ihrem Rat, o Liebe, wenn du weise bist. Chrysothemis. Ich will es tun. Das Rechte bietet keinen Grund für zwei zu streiten, sondern rasch ans Werk zu gehen. Doch wenn ich, teure Frauen, dies versuchen soll, müsst ihr um alle Götter mir verschwiegen sein. Denn hört davon die Mutter, dann wird sicher noch aus diesem Wagnis bittere Frucht für mich erblühen. Sie schneidet von ihren Haaren ab, empfängt Haar und Gürtel der Elektra und entfernt sich. Elektra, der Chor, Strophe, wenn weissagender Geist Kunde mir gab, wahrhaft, voll weiser Besonnenheit, naht voraus verkündend das Recht, gerechte Strafgewalt in starker Hand. Es naht heran, Tochter, nicht in ferner Zeit. Mut hebt den Busen mir, weil ich von Träumen eben hörte, die mich hold umwehn. Der Schmach vergisst dein Vater niemals, er, einst Hellas Fürst, und nie das alte Beil von Erze, das Zweischneidige, das frevelnd in arger Wahnsinnstat den Tod ihm gab. Gegenstrophe. Mit vielen Füßen, mit vielen Händen erscheint ehrnen Fußtrittes Erinnys in grauser Höhle lauernd. Denn mordbefleckten Ehebundes unkeusche Lust umstrickte sie sonder Zucht und sonder Scham. Drum hebt Vertrauen mein Herz, nimmer erschein, erschein uns dieses Zeichen, ohne Fluch zu künden Tätern und Genossen. Die grauen Bilder des Traums und alle Worte aus Göttermunde sind Trug, eitles Nichts, wenn dieses Gesicht der Nächte nicht das Heil uns bringt. Schlussgesang. Pelops, des Urvaters fluchvoller Rosswettlauf, wie reich an Leid kamst du diesem Land, denn seit im Meergrunde Myrtilos den Tod schmeckte, der aus dem Goldsitze durch Nöten Trugs Untat entseelt hinabstürzte, ruhte nie der Frevel, der Fluch voll auf diesem Haus lastet. Klytämnestra, mit Dienerinnen, die Opfergaben tragen, die vorigen. Klytämnestra, du treibst dich, scheint es, wieder los und ledig um, denn ferne weilt Aigisthos, der dir stets gewährt, die deinen schmähend, vor das Tor herauszugehen. Nun dieser fortgegangen, kümmerst du dich nichts um mich, und viel doch hast du mich vor vielen schon gescholten, dass ich ohne Recht, voll Übermut, hier schalte, dich verhöhnend und was du beginnst. Ich aber übe keinen Hohn, ich schmähe nur auf dich, nachdem du fort und fort auf mich geschmäht. Dein Vater, einen andern Vorwand hast du nie, er sei durch mich gestorben, ja, durch mich, ich weiß dies wohl, und nicht ableugnen will ich diese Tat, denn Dike hat ihn weggerafft, ich nicht allein, ihr hättst du helfen sollen, wenn du weise warst. Denn dieser Mann, dein Vater, den du stets beweinst, ließ herzlos deine Schwester, er allein im Heer, den Göttern opfern, ob er wohl nicht gleichen Schmerz sie zeugend fühlte, wie gebärend ich empfand. Wohlan, so lass mich hören, wem zulieb, warum er sie geopfert, war's vielleicht für Argos her, mein Kind zu töten, aber stand bei diesen nicht. Doch hätt er statt des Bruders, statt Menelaos, auch mein Kind getötet, büßt er da mir nicht gerecht, und hatte nicht Menelaos selbst zwei Kinder, die zu töten mehr geziemte, denn das meine, weil von Eltern stammend derenthalb auszog das Heer, empfand der Hades größere Lust nach meinem Kind, zumal es wegzuraffen, als die ihrigen, und regt dem Unglücksvater denn sich kein Gefühl für meine Kinder, liebt er mehr Menelaos Stamm, ist solch ein Vater nicht verrückt und schlecht gesinnt? Ich mein es, red ich anders auch, als dir's gefällt. Wohl sagt es auch die Tote, wird ihr Sprache noch. Ich also kann nicht Reue wegen dieser Tat empfinden. Wenn dir's aber dünkt, ich irrte mich, wo ich gerecht urteilte, schilt auf andere. Elektra, jetzt kannst du doch nicht sagen, dass ich dich zuerst gekränkt und solche Reden dann von dir gehört. Doch wenn du mir's gestattest, sagt ich gerne wohl vom Toten und der Schwester dir ein offenes Wort. Klytämnestra, und wohl gestatt ich's, wenn du so mich alle Zeit angingst in Worten, hört ich ohne Groll dich an. Elektra, wohlan, so red ich, du bekennst des Vaters Mord, wo gibt's ein grauenvolleres Wort, als dieses ist, du mochtest recht tun oder nicht, doch sag ich dir, Es war ein Unrecht, dieser Mord. Dich hat verlockt, beschwatzt der Frevler, dem du jetzt als Weib gehörst. Frag Artemis, die Jägerin, um welche Schuld sie zürnend aller Winde Macht in Aulis band. Nein, sag ich's selbst, denn sie zu fragen ziemt sich nicht. Mein Vater also ward mir kund, er ging sich einst im Hain der Göttin, und er jagt in raschem Lauf den bunten, hochgehörnten Hirsch, und als er ihn erlegt, entfiel ihm prahlerisch ein stolzes Wort. Drob zürnte Letos Tochter ihm und hielt zurück das Heer Achäas, bis der Vater als Ersatz des Wildes ihr die eigne Tochter opferte. So wurde sie das Opfer, nichts vermochte sonst heimwärts das Heer zu fordern oder Troja zu. Hierfür, nach vielem Sträuben und Gezwungen, gab er sie zum Opfer, aber für Menelaos nicht. Doch wenn er, denn nun red ich auch in deinem Sinn, um ihm zu helfen solches tat, verdient er wohl deshalb den Tod von deiner Hand? Nach welchem Recht? Bedenke, wenn du dies Gesetz den Menschen gibst, ob du dir selbst nicht habes Leid und Reue schaffst. Denn wenn der Mord des einen büßt des andern Mord, stirbst du zuerst wohl, wenn es nach dem Rechte geht. Doch siehe nur, welch eitlen Vorwand schaffst du dir. Denn sage, wenn es dir gefällt, warum du jetzt der grauenvollsten Taten dich erkühnen magst, du, die des Mörders Lager teilt, mit welchem du verbunden meinen Vater mir vor dem erschlugst, mit dem du Kinder zeugest und die echten, einst aus echter Ehe entsprossenen, ausgetrieben hast. Wie könnt ich dieses loben? Oder wirst du hier auch sagen, dass du Rache für die Tochter nahmst? O Schmach, es nur zu sagen, denn nie ziemt es sich, der Tochter wegen einem Feind sich anzutrauen. Doch dich zurechtzuweisen, ist mir nicht vergönnt, denn tausendfältig rufst du, dass wir ungescheut die Mutter lästern. Freilich dünkt es mich, du seist vielmehr die Herrin als die Mutter gegen uns. In solcher Mühsal leb ich, so durch deine Schuld und deines Buhlen duld ich stets vielfache Not. So schleppt Orestes, deinen Händen kaum entflohn, auswärts in Jammer ein verlornes Leben hin, er, welchen ich dir, wie du mich schon oft geziehen, als Rachegeist erziehe. Traun, vermöcht ich das, ich tät es, sei versichert. So verrufe mich vor aller Welt denn immerhin als arg gesinnt, als zungenfrech, als ledig alles Schamgefühls. Denn wenn ich dieser Laster wohl erfahren bin, gereich ich deinem Stamme doch zur Schande nicht. Der Chor. Ich sehe sie Zorn atmen, aber ob mit Recht sie zürne, dieses, seh ich, wird nicht mehr bedacht. Klytämnestra. Und was bedenken soll ich denn bei dieser auch, die so mit frecher Rede mich die Mutter höhnt, und das in solchem Alter? Hegst du Zweifel noch, dass die sich schamlos jeder Tat erdreisten wird? Elektra. So wisse, dass mich solches Tun mit Scham erfüllt, wenn du daran auch zweifelst. denn ich handle nicht, wie's mir und meinem Alter ziemt, das fühl ich wohl. Doch dieser Feindeshaß von dir, dein arges Tun, sie zwingen mich zu solchem Handeln mit Gewalt. An bösen Taten lernt sich fort die böse Tat. Klytämnestra, schamlos gezücht, ich freilich und mein Reden und mein Tun verstatten allzu viel Schmähworte dir. Elektra, nicht ich, du selber schmähst dich ja, wenn du begehst die Tat, und Taten finden ihre Worte dann. Klytämnestra, ha, bei der Fürstin Artemis, für solchen Trotz entrinnst du nicht der Strafe, kehrt Aigisthos heim. Elektra, siehst du's, der Unmut reißt dich fort, du gönntest mir nach Wunsch zu reden, doch zu hören weißt du nicht. Klytämnestra, so wirst du selbst nicht ungestört von bösem Laut mich opfern lassen, nun ich frei dich reden ließ. Elektra, ich duld es, will es, opfre nur, beschuldige nicht meinen Mund mehr, denn ich rede weiter nicht. Klytämnestra zu einer von ihren Begleiterinnen. Du hebe denn das Opfer, du die Nächste mir, die Früchte, dass ich mein Gebet zu diesem Gott entsende, mich zu retten aus der schweren Angst. Sie tritt vor den Altar des Apollon. Wohl hörst du jetzt, o Phöbos, unsers Hauses Hort, auf mein verborgnes Beten. Nicht vor Freunden wird's gesprochen, und nicht alles darf dem Lichte sich entfalten, da mir diese nah zur Seite steht, dass nicht in tausendfachem Ruf aus Tücke sie ein leer Gerät aussprenge durch die ganze Stadt. Nein, so vernimm mich, sprech ich's aus in dieser Art. Des Doppeltraumes Bilder, die in dieser Nacht an mir vorübergingen, lass, Lykeier Fürst, wofern sie günstig nahten, sich bestätigen, wenn feindlich, wend auf unsere Feinde sie zurück, und nicht gestatt es, wenn mich einer ränkevoll herab von meines Glückes Höhen zu stürzen sind. Nein, lass mich also lebend nie von Gram getrübt im Haus des Atreus walten mit dem Herrscherstab, vereint den Lieben, die mir jetzt verbunden sind in heitern Tagen und umringt von Kindern, die kein bitterer Unmut gegen mich, kein Hass erfüllt. Dies, o Lykeier Phöbos, hör in Gnaden an, und dies gewähr uns allen, wie wir's flehen von dir. Doch alles andere hüllt es auch mein Schweigen ein, das ist, eracht ich, dir dem Gott nicht unbekannt, denn die von Zeus sind, müssen wohl allsehend sein. Der Pfleger des Orestes, die vorigen, der Pfleger, ihr fremden Frauen, ich vernehme gern von euch, ob dies das Haus Aigisthos, eures Herrschers, ist. Der Chor, das ist es, Fremdling, recht geraten hast du selbst. Der Pfleger, und rat ich recht auch, steht sie hier, des Königes Gemahl, ihr Anblick kündet ja die Herren an. Der Chor, du trafst es richtig, eben sie erblickst du hier. Der Pfleger, heil dir, o Fürstin, frohe Kunden bring ich dir, und auch Aigisthen, abgesandt von einem Freund. Klytämnestra, willkommen sei die Rede, doch vor allem lass mich erst erfahren, welcher Mann dich uns gesandt. Der Pfleger, euch schickt der Phoker Phanoteus ein großes Wort. Klytämnestra, Was ist es, Fremdling, rede, denn vom Freund gesandt, das weiß ich, bringst du sicher mir ein freundlich Wort. Der Pfleger. Tod ist Orestes, kurz gefasst verkünd ich es. Elektra. Weh mir, des Todes bin ich, ach, an diesem Tag. Klytämnestra. Was sagst du, Freund, was sagst du, hör auf diese nicht. Der Pfleger. Tod ist Orestes, sag ich jetzt und sagt ich schon. Elektra. Ich arme bin verloren, ach, ich bin dahin. Klytämnestra. Du treibe nur das Deine, mir indes, o Freund, sag an die Wahrheit, wie ereilt ihn sein Geschick? Der Pfleger. Dazu bin ich gesendet, alles meld ich denn. Er war gekommen zu der stolzen Feste Glanz von Hellas, kühn zu ringen um den Delferpreis, und als er Heroldsrufe nun mit hellem Schall zum Laufe rufen hörte, der den Kampf beginnt, da trat er strahlend allen dort ein Wunder ein. Drauf, als er stolzen Fluges stolz erreicht das Ziel, verließ er, hoch mit Siegesruhm gekrönt, die Bahn. Und bei so vielem sag ich dir nur weniges, nie sah ich solches Mannes Kraft und Taten noch. In allen fünf Wettkämpfen auf der Doppelbahn, dies eine meld ich, die das Kampfgericht entbot, in allen trug er jeden Siegespreis davon. Man pries ihn selig, rief ihn als Argeia aus, genannt Orestes, Agamemnons Heldensohn, der einst Achaias stolzes Heer versammelte. So war der Anfang, aber wenn Unglück ein Gott verhängt, entrinnen mag ihm auch der Starke nicht. Des andern Tages, als begann der Rossekampf der raschen Renner, mit der Sonne frühstem Strahl trat jener auch mit vielen Wagenführern ein. Es kam ein Sparter, einer aus Achaia, zwei im Wagenrennen wohlgeübt aus Libya. Er unter ihnen folgte mit thessalischem Gespann der fünfte, sechstens ein Ätolier mit braunen Füllen, siebtens ein Magnesier, sodann mit weißen Rossen kam ein Aenier, der neunte war aus Pallas gotterbauter Stadt, und ein Böoter schloss den Zug im zehnten Sitz. Und als sie standen, wie des Kampfes Richter dort, die Lose schwangen und die Wagen ordneten, da schmettert Erz Drometenschall. Fort stürmten sie, befeuerten ihrer Rosse Mut und schüttelten die Zügel. Weithin füllte da den ganzen Plan der Wagen dumpfes Rasseln. Hochauf wölkte sich der Staub, und alle raunten durcheinander hin und schonten nicht der Geißeln an des andern Rad und schnaubend wildem Rossgespann vorbeizufliehen. Denn wie der Männer Schultern, so der Räderspur benetzte dampfend Schaum und Hauch der Rosse rings. Schon lenkt Orestes um die letzte Säul herum, ließ stets die Narbe streifen, und dem rechten Ross den Zügel lassend, zog er mehr sein linkes an. Anfänglich fuhren regelrecht die Wagen all, bis jene Renner Aeneas mit hartem Maul in Sturmes Eil ausrissen und rechts hingewandt, den sechsten Lauf vollendend und den siebenten, die Stirne rannten auf die Wagen Libyas. Und nun zerschmettert einer durch den einen Fehl den andern, stürzte nieder, und zerbrochener Rennwagentrümmer deckten rings das Phokerfeld. Das nimmt Athens gewandter Zügellenker wahr, drum lenkt er auswärts, hemmt der Rosse Lauf und lässt vorbei der Wagenstrudel, der die Bahn durchwogt. Am letzten fuhr Orestes, der wohlkundig sein Gespann zurückhielt, bauend auf des Kampfes Schluss. Als aber jener ihn allein noch übrig sah, da jagt er. Hell aufdröhnend traf sein Ruf das Ohr der schnellen Renner. Joch an Joch in gleichem Schritt flog hin das Paar. Nun einer, nun der andere der Wagenrosse stolzes Haupt vorangestreckt. Und aller andern Bahnenlauf vollendete der arme Sonder Pferde fest auf festem Sitz. Da ließ er nach den Zügel, als das linke Ross sich wendend umbog, und den Rand der Säule traf er unversehens, mitten brach die Narbe durch. Er glitt vom Kranz des Wagens und verwirrte sich im langen Riemzeug. Als er dann zu Boden sank, flohen seine Rosse durch die Bahn in wilder Flucht, und wie das Volk den Jüngling so vom Wagensitz herabgestürzt sah, schrie es jammernd auf um ihn, der, solcher Tatenmeister, solches Leid erfuhr, am Boden bald hinschleifend, bald zum Himmel hoch die Füße kehrend, bis die Wagenführer selbst, kaum hemmend seiner Rosse Lauf, ablösten ihn, den so mit Blut bedeckten, daß kein Freund ihn mehr erkennen mochte, wenn er sah die Schmerzgestalt. Die Glut verzehrt ihn schleunig, und es bringen nun in kleinem Erz des großen Körpers Aschenrest erlesene Männer aus dem Phokervolk hieher, auf das in seiner Väterland ihm wehrt ein Grab. So hat sich das begeben, selbst in Worten schon betrübend, doch für alle, die's mit angesehen, wie wir, der Übel größtes, das mein Auge sah, der Chor. Ach, also liegt denn unserer Fürsten alter Stamm, so scheint es, ganz mit allen Wurzeln ausgetilgt. Klytämnestra, o Zeus, was soll ich sagen? Nenn ich dies ein Glück, nenn ich's ein Unglück, doch Gewinn? Wie schmerzlich ist's, wenn mir das Leben retten soll, mein eignes Leid? Der Pfleger, warum, o Fürstin, zagst du so bei diesem Wort? Klytämnestra, der Mutterlieb ist mächtig, wenn ihr Böses auch geschah, sie kann nicht hassen, den ihr Schoß gebar. Der Pfleger, so kamen wir denn, wie es scheint, vergeblich her. Klytämnestra, nein, nicht vergeblich, denn warum vergeblich auch, wenn du von dessen Tode mir untrügliche Wahrzeichen bringst, der meinem Leben einst entstammt, sich meinen Brüsten, meiner Pfleg entfremdete, zur Ferne fliehend und, nachdem er dieses Land verlassen, nie mich wieder sah, der mir den Mord des Vaters stets vorrückend grause Rache schwur, daß nie zur Nachtzeit oder tags ein süßer Schlaf mein Aug umhüllte, sondern daß als Sterbende ich meiner nächsten Stunde stets entgegenging, doch jetzo, denn an diesem Tage ward ich frei der Furcht vor ihr und jenem. Noch ein größerer Fluch im Hause war mir diese, die mein lauteres Herzblut mir austrank. Jetzo kann ich ohne Harm vor ihrem Drohen sicher mich des Lebens freuen. Elektra, weh, weh mir Armen, jetzt, Orestes, muß ich wohl dein Missgeschick bejammern, da bei solchem Los dich noch verhöhnt die Mutter. Ist so recht geschehn? Klytämnestra, dir nicht, dem andern, wie's geschah, ist recht geschehn. Elektra, o höre, du des kaum verblichnen Nemesis. Klytämnestra, sie hörte, wen sie mußte, recht hat sie's gefügt. Elektra, nun spotte, denn jetzt bist du ja die Glückliche. Klytämnestra, und du und dein Orestes wehrt nicht unser Glück. Elektra, uns ist gewährt schon, dass wir dir nicht wehren mehr. Klytämnestra, Freund, wehrtest du dem ungestümen Lästermund, du hättest durch dein Kommen großen Dank verdient. Der Pfleger, so kann ich weitergehen, ist's hier wohl bestellt. Klytämnestra, mitnichten, also würdst du mein nicht würdiges erfahren, noch des Freundes, der dich mir gesandt. Nein, tritt ins Haus ein, diese lass hier außen schreien, ihr Leid bejammernd und das Leid der ihrigen. Sie geht mit dem Pfleger ins Haus.